Tücher sind leer, jedoch dann zieh ich den Schnodder hoch. Ja, der Schnodder dort und der Rotzrobotter und der Rasselquassel und das schlimme Schlamassel. Der fiese Keim in dem gelben Schleim und die Spitzenhitze und das ganze Geschwätze und ich zieh. Und rotzen ins Hemd bis zur Ekstase und wir ziehen.